Das heute verhängte Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich zielt mitten hinein in die Diskussion um das, was auch als Zuwanderung in die Sozialsysteme bezeichnet wird, auch innerhalb der Europäischen Union und was manche gerne unmöglich machen würden, dass nämlich Arbeitskräfte etwa aus Bulgarien oder Rumänien in einem wohlhabenden Mitgliedsland der EU einer ganz regulären Tätigkeit nachgehen und dafür Sozialleistungen beziehen. Beispielsweise Kindergeld, auch für Kinder, die gar nicht am Arbeitsort wohnen, sondern in der Heimat, also zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien. Immer wieder macht dann auch das Wort vom Sozialtourismus die Runde. EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen stellte heute in Brüssel klar, davon kann keine Rede sein. Mit der Anpassung der Familiengeldleistungen für EU-Arbeitnehmer an den Aufenthaltsort ihrer Kinder verstößt Österreich nach Ansicht der EU-Kommission gegen den europäischen Gleichbehandlungsgrundsatz. Eines der fundamentalen Prinzipien der Europäischen Union ist, dass EU-Bürger gleich behandelt werden, unabhängig von ihrer jeweiligen Nationalität. Dieses Prinzip verletze Österreich. Denn durch die neue Regelung bekommt beispielsweise ein Rumäne, der dort arbeitet, dessen Familie aber in der Heimat lebt, weniger Familienbeihilfe als österreichische Arbeitskräfte. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß von der ÖVP hatte das in Wien so begründet. Die Lebenshaltungskosten sind in den Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich. Die Preisniveaus sind unterschiedlich. Und entsprechend wird die Familienbeihilfe gekürzt. Das trifft vor allem Arbeitnehmer in Österreich aus südosteuropäischen EU-Ländern, also zum Beispiel aus Rumänien, aus Bulgarien oder aus Ungarn. Das eingesparte Geld sollte nach dem Willen der Regierung in Wien für österreichische Kinder verwendet werden. EU-Kommissarin Thyssen machte heute in Brüssel aus ihrer Ablehnung dieses österreichischen Vorgehens keinen Hehl. With indexation. Mit dieser Indexierung tut man nichts gegen Sozialtourismus. Vielmehr trifft man all diejenigen, die hart arbeiten und erheblich zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt beitragen. And make a real contribution to the Austrian economy. Wer in einem Staat der EU regulär arbeite und Steuern und Sozialabgaben zahle, habe auch immer den Anspruch auf die regulären Leistungen dieses Staates, auch auf Sozialleistungen, so Thyssen. Ein entsprechendes Urteil war bereits vom Europäischen Gerichtshof gefällt worden. Die EU-Kommission gibt der österreichischen Regierung jetzt zunächst 2 Monate Zeit, um das Familiengeld wieder europakonform zu machen. In ersten Reaktionen aus Wien hieß es allerdings, dass das Vertragsverletzungsverfahren der EU bedeutet für Österreich erst einmal gar nichts.